unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna und unsere Producerin Charlotte Steinbach. Die ist ja fast immer da, wird aber ganz selten vorgestellt. Aber heute, weil Weihnachten ist, soll es sein. Wir sind auch nicht im Hause meiner Schwester, sondern in meinem Büro in der Zeit und werden jetzt uns mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigen. Also Jesus wird jetzt wiedergeboren. Gerade hat er noch Gleichnisse erzählt und schon wird er wiedergeboren. Ja, Sabine, das ist das fünfte Weihnachten, das wir hier zusammen mit unseren... Ja, mindestens, nicht? Seit 2019 sitzen wir hier. Ja. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wir sind schon das sechste Weihnachten, meine Liebe. Das wir mit unseren Hörerinnen verbringen. Ja, und ich fürchte, es ist das letzte. Das ist jetzt meine Frage gewesen. Meinst du, wir werden fertig im Jahr 2025? Davon gehe ich aus. Ja? Ja. Wir haben ja auch schon die Passionsgeschichte ins Auge gefasst und die Ostergeschichte an Ostersonntag, das ist der 18. April und danach. Dann kommen die Paulusbriefe und die sind unendlich lang. Ob uns da noch einer zuhört? Also jedenfalls. Aber auf jeden Fall kommt dann sehr interessant die Apostelgeschichte und die Märtyrergeschichte. Und am Schluss kommt die Apokalypse. Also ich denke, im Sommer wird es hier aus sein. Ich denke, dass wir zum Ende des Kirchenjahres, wir haben angefangen zum ersten Advent. Ja. Und am Ende des Kirchenjahres werden wir dann heroisch die Sache beenden. Ja, wann ist denn das Kirchenjahr zu Ende? Ende November, meine Liebe. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob der Stoff bis dahin reicht. Meine Bibel sieht schon ganz schön dünn aus. Na gut, also das lassen wir jetzt auf uns zukommen. Es weihnachtet. Heute ist Weihnachten und wir haben eine wunderbare Weihnachtssendung. Wenn du möchtest, werde ich jetzt einfach mal ein paar Takte aus der Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas vorlesen, damit die Leute so ein bisschen im Text sind. Aber die ganze Weihnachtsgeschichte lesen wir nicht, denn die haben wir jetzt schon 5 oder 6 Mal gelesen. Ja, aber ich finde, man braucht diesen Sound. Ich finde es auch. Ja. Ich werde es aber nicht aus der Luther-Übersetzung vorlesen, sondern aus meiner Einheitsübersetzung. Das ist betrüblich. Ja, es ist nicht betrüblich, sondern mal was anderes. In jenen Tagen erließ der Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef aus der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und dem Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Befremdlich ist es, ein ganz anderer Sound als der Luther-Sound. Ja, die war schwanger. Ja, ja. Dem anvertrauten Weibe, das heißt sie seine Verlobte. Ja, ja. Mhm. Also die versuchen das schon jetzt zu aktualisieren erzählen natürlich, dass das ganze Setting der Weihnachtsgeschichte ein Zensus ist eigentlich. Ja. Die Leute werden gezählt, damit sie ihre Steuern zahlen und damit der Handwerksbetrieb des Josef Steuern abwirft. Ja. Und dafür muss der aber, und jetzt kommen wir sozusagen schon auf die alttestamentliche Tradition, in der diese Geschichte steht, dafür muss der nach Bethlehem laufen, weil er muss natürlich aus dem Stamm David sein und Davids Stamm ist aus Bethlehem, das ist ja 13 Kilometer etwa von Jerusalem entfernt, in der judäischen Wüste. Mhm. Die kommen ja aus Galiläa, das sind dann sicherlich 150 Kilometer, die da zu Fuß laufen. Mhm. Du bist die Strecke. Ich bin die Strecke gefahren, ja. Ja, ja, also das ist schon eine ganz schöne Strecke. Das ist vom See Genezareth runter nach Jerusalem. Das ist ein ganz schöner Hatsch. Das ist ein Hatsch. Bayern sagen würde. Ja, auch der Hatsch, wenn du von Jerusalem nach Bethlehem läufst. Mhm. Das machen die an Weihnachten, die Gemeinden in Jerusalem laufen von Jerusalem nach Bethlehem. Mhm. Da dürfen sie ausnahmsweise durch den Checkpoint gehen. Und dann gehen sie zur Bethlehems Geburtskirche. Mhm. Aber jetzt kommen wir schon auf diese prägenden Traditionen, in die diese Geschichte hineingeboren ist. Mhm. Bethlehem ist ja die Stadt, der dann schon beim Propheten Micha geweissagt wird, dass der Nachfolger des großen Königs Davids, der auch aus Bethlehem stammt, der muss in Bethlehem geboren werden. Mhm. Bethlehem, du Klein. Und so verschlägt es unsere zwei Hanseln mit dem noch nicht geborenen Kind, verschlägt es dann nach Bethlehem durch das Schicksalswalten. Also auch der Kaiser Augustus ist ja letztlich nur ein Werkzeug Gottes. So ist es. Der dafür sorgt, dass die beiden... Genau. Ja. Dass sie am richtigen, von den Propheten schon vorhergesagten Platz sind, weil der große Messias muss in Bethlehem geboren werden. Gut. Jetzt wollten wir ja heute, Johanna, wir wollten heute über Herrenhuter Sterne sprechen. Auch. Mhm. Ja, die Herrenhuter Sterne hängen bei uns zu Hause. Wir wohnen ja in zwei benachbarten Häusern, du und ich. Hängen die großen Herrenhuter Sterne, beide weiß, bereits im Geäst. Leuchten. Die und weisen den Weg, wenn man sie in die Einfahrt reinkommt. Ja, genau. Dann weiß man. Ich werde jetzt mal was vorlesen. Und zwar, die Herrenhuter haben auch eine Losung. Und die geben Losungen heraus. Und diese Losungen hat uns beiden, ein Hörer, der selbst Pastor ist, hat uns beiden unsere Losungen geschenkt. Wir wissen also jetzt, was an unserem Geburtstag die Herrenhuter Losung war. Also unsere Orientierung in unserem Lebensweg. Das weiß oder ich so. Nicht, ob das jetzt hier eine Orientierung sein soll. Auf jeden Fall am 8. Januar 1961 bin ich geboren. Und da gab es war ein Sonntag natürlich, ich bin ein Sonntagskind. Übrigens das Kind zweier Sonntagskinder. Also ein Glücksfall für die Menschheit. Na, langer Rede. An diesem Sonntag, dem 8. Januar 1961, dem ersten Sonntag nach Epiphanias, wurde zum Tag meiner Geburt folgende Losung herausgegeben von den Herrenhutern, von denen du jetzt bestimmt gleich noch was erzählen kannst. Das passt so schön hier zu diesem Weihnachtstext. Da steht nämlich, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche und er neigt es, wohin er will. Aus den Sprüchen ist das. Das ist ein Bibelsatz, der wird wie auch immer durch KI oder wie irgendwie erhoben und dem 8. Januar 61 zugeteilt. Da ist ja nichts anderes drin gesagt, als dass des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche und er neigt es, wohin er will. Letztlich sagt es doch, dass alle Machthaber nur das machen, was Gott will. Ja. Oder? Das soll das doch hier bedeuten. Ja. Mhm. Ja, das heißt, also Augustus hier sorgt dafür durch seine Steuerreform, die ganze Steuerreform eigentlich nur deswegen, damit Josef und Maria zum richtigen Zeitpunkt der Geburt in Bethlehem aufschlagen. Na, deswegen der ganze Zinnober. Hoffentlich hat Netanjahu den Text nicht gelesen. Mhm. Ja. Ja. Und das würde ja dann auch bedeuten, dass Donald Trump nichts anderes ist als ein Werkzeug in der Hand des Herrn. Ja. Und auch Putin. Also so denkt natürlich die jüdische Bibel und die christliche denkt auch so, dass dir nichts geschieht, was nicht in irgendeiner Weise im Sinnzusammenhang mit dem großen Weltenplan Gottes steht. Mhm. Auch später, du kannst ja im Alten Testament sehen, dass die Propheten sagen, die Babylonier und die Perser, die sind ja alle von Gott geschickt. Ja. Also die sind ja nicht irgendwie, sind nicht die sollen uns jetzt im Namen des Herrn eins auf die Mütze geben. Genau, im Namen des Herrn eins auf die Mütze. Was steht denn bei den Herrenhuter Losungen bei dir? Ich finde ehrlich gesagt, dass du ein relativ, ja, das ist so ein bisschen politischer Satz, aber hat der was mit dir zu tun? Wer? Ja, dein Herrenhuter Satz. Null. Das Wasser, außer ich werde noch König. Ja. Das kann ja sein, dass ich auf meine alten Tage noch irgendwie einen Ruf bekomme, ein König irgendwo zu werden. Ja. Dann lasse ich mir das gern in gefallen. In Mombasa oder denn so. Denn zumal ich noch einen zweiten Satz habe. Ja, eben. Ja, und da steht, prüfet, was da sei, wohlgefällig dem Herrn. Aus dem Epheserbrief, das ist jetzt ein Paulussatz, prüfet, was da wohlgefällig sei, dem Herrn. Also okay, das ist dann, wenn ich König bin, dann kann ich mich daran halten. Sollst du dich ein bisschen aufpassen drauf, ja, wenn du mal König bist. Also du bist ja König in der Königin in der Zeit, bist du ja schon. Also, Königin, ein Also ich König muss sagen, ich bin kein Sonntagskind, ich bin ein Donnerstagskind und ich finde diese Sätze, die passen wunderbar zu meinem Leben. Schieß los! Donnerstag, 26. Juli 1956, für Johanna Haberer zum Tag der Geburt. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Das ist ja denn die Verfluchung des Adam. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Also arbeiten sollst du und dann sterben. Das ist, glaube ich, der Satz zu meiner Geburt. Und dann kommt noch der zweite Thessalonicher, das ist ja ganz schön, ich bin ja gerade in Thessaloniki und bin dort Pfarrerin und gehe gerade den Gemeinden in Thessaloniki auch nach, sehr interessant. Aber so ist der Satz, so jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen, steht da. Also ich arbeite, glaube ich, viel, weil so wie ich ausschaue, bin ich ziemlich gut genährt und das passt. Also jedenfalls, mir wird ein arbeitsames Leben. Ja. Kein königliches, sondern ein arbeitsames Leben wird mir besser prophezeit. Aber ein realistisches. Also ich werde irgendwie mit Königen abgespeist. Ja, aber das letztlich stimmt. Hat das ja mit mir gar nichts zu tun. Das stimmt. Also zu den Herrenhutern, zu diesen Losungen. Ja, was sind das für Losungen? Ja, es ist so, dass seit 1727, also Herrnhuter ist eine Brüdergemeinde. Du musst dir vorstellen, dass in der Gegenreformation, vor allem in Böhmen und in Mähren, also in diesen ganzen böhmischen Landen, alle, die evangelisch waren, mit absoluter Härte des Landes verwiesen wurden. Das waren konfessionelle Vertreibungen. Mhm. Und wer nicht wieder katholisch, die Gegenreformation, wer nicht wieder katholisch geworden ist, der musste auswandern. Mhm. Und die Protestanten sind dann vor allem aus diesen jetzt heute tschechischen und slowakischen Gebieten, sind die ausgewandert und sind nach Sachsen gewandert und haben sich dort zusammengetan. Und sind geflohen und haben sich dort zusammengetan und haben dann so eine Art von spiritueller Gemeinschaft aufgemacht. Die Gründung der Herrenhuter Brüdergemeinde war dann Gemeine, heißt ja eigentlich, das D fehlt, wurde dann 1721 sind die gegründet worden und haben sich zu einem Gottes wohlgefälligen Leben im protestantischen Sinn zusammengetan. Das heißt, sie haben zusammen gearbeitet, also das war jetzt kein Mönchsleben oder Nonnenleben, die waren Familienverbände, haben für damalige Vorstellungen ein sehr modernes Leben geführt, weil sie zum Beispiel Frauen gleichberechtigt haben, große Bildungskonzepte gemacht haben, Mädels und Jungs gingen zur Schule und so weiter und sind dann sehr bald schon missionarisch tätig geworden. Heute ist die Brüdergemeinde eine selbstständige Einrichtung von etwa 1 Million Mitgliedern auf der ganzen Welt und etwa 600 leben heute noch im sächsischen Herrenhut. Und was hat das mit den Sternen auf sich? Ja, und pass was auf. Hat das mit und den Losungen genau. auf sich? Genau. 1727 ist ihnen die Idee gekommen, dass sozusagen Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte, heißt es ja in der Liturgie. Wir machen für jeden Tag, für unsere Gemeinde, für jeden Tag ein Bibelwort. Und das lesen wir jeden Tag und das wird dann nicht chronologisch ausgesucht oder auch nicht nach exegetischen Methoden oder sowas, sondern das wird gelost. Das heißt, die tun Ach so, dann, der Herr entscheidet. Pass auf. Wie seinerzeit im Alten Testament. Genau, der Vorstand dieser Herrenhuter, das sind dann Männer und Frauen, ich weiß es gar nicht, vielleicht 18 Leute, die setzen sich zusammen da in Herrenhut und etwa 1828, glaube ich, also etwa 1800 Sprüche aus dem Alten Testament werden da in einen Lostopf getan. Und aus dem Neuen. Pass auf. Ich habe ja einen Epheser. Ja, pass auf, pass auf. Ich bin ja noch nicht zu Ende. Ja. Aus dem Alten Testament werden die rausgenommen und dann abwechselnd zieht einer einen alttestamentlichen Spruch. Ja. Der liegt dann da und wird einem bestimmten Tag zugemessen, so wie ich ihn nicht essen soll, wenn ich nicht arbeite. Nein, halt, also dass ich... Ja, du hast die Verfluchung des Adam. Ich habe die Verfluchung des Adam, Ein herrlicher Spruch. und dann beginnt die Sache theologisch zu werden, weil sie dann aus den ausgelosten Sprüchen suchen sie dann dazu Pendants aus dem Neuen Testament, die dann sozusagen einen gemeinsamen Sinn ergeben sollen. da wird dann der Mensch mit seiner Vernunft nochmal gefragt, weil offensichtlich der Versuch, die Neutestamentliche zu den Alten zu losen, zur Wirrsal geführt hat. Gott hat da zur Wirrsal geführt. Und jedenfalls, sagt man jetzt davon. Jedenfalls ordnen die das dazu und dann findest du in den Herrnhut-Losungen einen alttestamentlichen Spruch, einen dazugeordneten neutestamentlichen und dann noch ein Gebet oder ein Gedicht oder einen dazugehörigen Text. Und man könnte das aber in Zukunft auch ChatGPT machen lassen. Der würde das Richtige immer zusammenfügen. Weiß ich nicht, ob die damit schon arbeiten. Jedenfalls haben viele Menschen, das ist eine hohe Auflage, bis heute lassen sie das im Advent zuschicken und haben dann jeden Tag, lesen sie morgens diese Losung für sich und haben dann einen Satz, mit dem sie den Tag über unterwegs sind. So eine Art Abreißkalenderspruch. Ja, also die Abreißkalender haben das so ein bisschen nachgemacht. Ja. Mit der Bibel durch den Tag kannst du da gehen, ja. Und die Vorstellung, dass in der Bibel alles steht, was du zum Leben brauchst, das ist die Überzeugung der Herrenhuter. Na, ich weiß es nicht, wie das bei dir ist mit so Lebenssprüchen. Hast du so einen Lebensspruch? Also wir sind ja in deinem Büro, du hast da an der Wand einiges hängen. Ja, das habe ich alles geschenkt bekommen. Hast du geschenkt bekommen, aber trotzdem hast du sie beschlossen, die Sachen nicht in die runde Ablage zu tun, sondern aufzuhängen. Nee, da oben habe ich zum Beispiel hier den Augustinus, der hängt da. Genau, oder hoch sollst du leben, hast du dir aufgehängt. Ja, das habe ich geschenkt bekommen. Oder auch die wunderbaren Kafka-Texte, dass das Unsichtbare immer um uns herum liegt. Ja, das habe ich selber hingehängt. Den hast du schon mal hier verlesen in der Sendung. Also das heißt, du hast auch so ein paar Sprüche, wo du sagst, die schaue ich mir gerne an, oder? Ja. Oder hast du? Aber ich gehe jetzt damit nicht durch den Tag. Außer vielleicht mit dem Spruch, hoch sollst du leben. Ja, genau. Ich habe ja einen Konfirmationsspruch mir rausgesucht. Gegen den Willen aller meiner Pfarrer habe ich mir den Konfirmationsspruch, und der entspricht jetzt komischerweise diesen Herrenhutern, rausgesucht, bei Jakobus 5. Und der heißt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Also, das hast du dir selbst auch noch aufgeladen. Ja, nach dem Motto. Zusätzlich dazu, dass du dein Brot im Schweiße deines Angesichts essen sollst. Stell dir das mal vor. Ja. Und die Pfarrer haben zu mir gesagt, komm, nimm dir doch was Nettes oder was Tröstliches. Du bist 14, haben sie gesagt. Du bist 14. Ja, dann habe ich gesagt, mein Vater, zwei Kriege mein erlebt. Vater sagt immer, ich bin so faul. Er hat immer Pikritia zu mir gesagt. Also das heißt Faulheit auf Lateinisch. Der hat mich immer Pikritia genannt. Hat behauptet, ich sei stinkfaul. Und deswegen habe ich gedacht, ich brauche im Leben irgendeine Antriebsfeder. Jetzt kommst du da mit dem Herrnhuter, der mir das Schweiße des Angesichts, die Arbeit hier prognostiziert. Also das ist ein Satz, den ich mir selbst gesucht habe. Weißt du denn deinen Konfirmationsspruch noch? Den habe ich nicht selbst gesucht. Den habe ich hier auch schon mal verlesen oder vorgetragen. Das ist vom Propheten Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das hat unser Vater mir ausgesucht. Okay, aber du hast mir auch... Mir ist nichts eingefallen. Aber da hast du auch einen dollen, also einen großen Satz. Ja, einen großen Satz, den habe ich erst, fand ich den furchtbar. Und dann im Laufe des Lebens habe ich mich an ihn gewöhnt. Also, aber du hast damit gelebt. Es gibt viele Kinder, die gar nicht mehr wissen, was sie für Taufsprüche oder Die kriegen dann einen Satz von Lilifee. Oder irgendwas anderes Ödes mit auf den Weg. Na, ich hatte aber auch noch andere Sätze. Also ich habe mir zum Beispiel aufgehängt, so mit 18, 19 oder so habe ich mir aufgehängt von Nietzsche den Satz. Gott ist tot. Nietzsche. Ja. Nietzsche ist tot, Gott. So steht das, stand es immer auf den Studentenklos bei den Theologen. Nein, wer nicht das Chaos in sich hat, wird nie einen tanzenden Stern gebären. Ja. Das war zum Beispiel toll. Oder von der Bachmann, die gestundete Zeit, wirft die Lupinen ins Meer. Es kommen härtere Lösch Tage. Die Lupinen, Lösch heißt die Lupinen, wirft die Fische ins Meer. Ich oder weiß nicht, was man ins Meer werfen soll. Es kommen härtere Tage. Ja, auch also, wieder sowas. Passt ja zu deinem zu deiner Verfluchung. Ja, also auf jeden Fall, mir ist ein hartes Leben prognostiziert und ich hatte eine Lust. Dafür bist du ganz gut dafür weggekommen. Dafür bin ich ganz lustig gewesen. Ja, jetzt aber zu den Sternen. Die Herrenhuter haben diese Gemeinschaft gegründet, die jetzt so seit vielen Jahrhunderten existiert und sind Missionare geworden. Ja. Und sind in Afrika, zum Beispiel in Tansania, sehr wirksam gewesen, sind in Südamerika sehr wirksam gewesen. Und haben dann eben diese Losungen, das ist ein großes Geschäft auch. Dadurch, dass sie viele Missionare ausgebildet haben, sind die dann eben im Busch gewesen, haben gearbeitet und haben dann ihre Kinder, weil die dort keine Chance hatten, eine Bildung zu bekommen, haben die die nach Hause, nach Herrenhut geschickt, wenn die schulreif waren. Also ins Gymnasium oder ins Internat. Ja, mit sieben sind die dann auf die Station nach Herrenhut gekommen und ins Kinderheim gekommen. Und haben vor allem in der Adventszeit eine wahnsinnige Sehnsucht nach Hause gehabt. Und dann hat der Mathematiklehrer, das war dann irgendwie so um 17:30 oder so, hat der Mathematiklehrer gesagt, so und jetzt machen wir mal ein mathematisches Experiment. Wir basteln einen Stern. Ja. Und diesen Stern, den dürft ihr entwerfen, der hat so und so viel Zacken und so. Und den dürft ihr zusammenbasteln und den hängt ihr euch in euer Schlafzimmer und dann ist eure Sehnsucht und euer Heimweh ist weniger. Und denkt an eure Eltern und dann denkt dran, dass jetzt Weihnachten ist und eure Eltern bei euch sind, im Kopf sozusagen. Das war die Idee des Herrnhuter Sterns. Der war weiß-rot am Anfang. Weiß für die Unschuld, rot für Christi Blut war der weiß-rot. Und der hing dann in den Schlafzimmern dieser kleinen Missionarskinder. Ach so, das ging das los. Das heute ist das ja weltberühmt. Ja. Der Herrnhuter Stern hängt überall. Ja. An jeder Kirche, aber auch auf den Weihnachtsmärkten, überall hängt der. In Privatgärten, bei uns ja gleich zweimal. Ja. Also und das, riesig. Also gibt es ja auch in verschiedenen Größen. Wir haben gleich den allergrößten. Es ist eigentlich so ein Trostzeichen für toll. Kinder, für allein lebende Kinder. Ja. Und diese Herrnhuter sind natürlich Pietisten gewesen. Pietismus ist eine Bewegung des Protestantismus gewesen, der eigentlich total modern war, das war total en vogue. Es ist so eine Innerlichkeitsbewegung gewesen. Du musst dir vorstellen, die Kirche hat massiv dogmatisch gearbeitet. Der Protestantismus hat sich dann dem Katholizismus insofern im 17. Jahrhundert angenähert, weil sie auch dogmatische Gebäude entworfen haben und die Pfarrer waren ganz oben und all solche Sachen, die eigentlich die Reformation abschaffen wollte, entstanden wieder. Ja. Und da eine Gegenbewegung, die nennt man den Pietismus, das heißt eine Art Innerlichkeitsbewegung. Du musst Gott in dir tragen. So ein Stück Mystik auch. Ich weiß nicht, ob du das Weihnachtslied »Ich stehe an deiner Krippe« hier, natürlich kennst du das. Da kannst du so ein bisschen… Lass mich doch dein Kripplein sein. Genau. Und komm und lege bei mir ein. Ja, dass mein Sinn ein Abgrund wäre. Also, dass Jesus in einem selbst geboren wird, das ist diese Weihnachtsidee, die der Pietismus auch dann hatte. Das heißt, du musst dich erst selbst verändern und du musst Gott in dir tragen. Das ist ein Gedanke, den hatten die Katholischen nicht. Da funktioniert die Kirche halt als großer Apparat. Und ich erlebe das gerade jetzt, ich bin ja, wie gesagt, in Thessaloniki, diese ganze orthodoxe Kirche. Ja. Das ist ja eine Kirche, zum Zuschauen. Theater. Ja, da spielt sich die ganze himmlische Liturgie, so stellen sich das die Leute vor, spielt sich hier auf Erden in den Kirchen ab. Männer laufen und singen, wunderschön. Und du stehst als Gemeinde dabei. Frauen dürfen überhaupt nicht das Wort erheben, bis heute nicht. Und schauen dazu, wie sich das abläuft. Und ob du da bist oder nicht, ist vollkommen wurscht. Ist vollkommen wurscht. Und das ist beim Pietismus vollständig anders. Ja, und da kann ich vielleicht gleich mal darauf verweisen, dass Ende des Jahres im Verbrechen, also in meinem anderen Podcast Zeitverbrechen, gibt es zu Silvester eine Sendung, also Silvester 2024 eine Sendung über die Hexenverfolgung in Salem. Und das kommt aus so einer pietistischen Gemeinde. Das hat ja dann Formen angenommen, zum Teil bei den Pietisten, die waren nicht mehr feierlich und führten dann eben zu dieser Massenhysterie, die zur Tötung vieler Menschen geführt hat. Aber das kann man sich dann bei Verbrechen anhören. Hier sind wir heute in der Weihnachtssendung unserer Pfarrerstöchter. Ich habe auch was zum Stern mitgebracht, ein wunderbares Textlein, schön passend zum Stern. Und zwar ist das von meinem Kollegen Andreas Lebert. Die Überschrift heißt »Wir sehen uns« und die Unterzeile »Seit Jahrzehnten blickt Andreas Lebert mit dem Teleskop ergriffen in den Nachthimmel«. Hier erklärt er dem Sternhaufen M13 seine Liebe und schildert seine Passion für die Unendlichkeit. Das erschienen am 30. Dezember 2020 und ist ein Brief an diesen Sternhaufen. »Lieber M13«, Ich schreibe dir, um mich zu bedanken für all die Jahre, die du mich nun schon durchs Leben begleitest. Für deine Freundschaft, wenn ich das mal so sagen darf. Du warst in schlimmen Momenten bei mir. Vor dir habe ich geweint, wenn ich traurig und verzweifelt war. Aber ich habe auch mit dir gefeiert, wenn mir mal was geglückt ist. Du hast mich getröstet und inspiriert. Manchmal war ich nach unserer Begegnung ermuntert, etwas in meinem Leben zu ändern. Manchmal hatte ich danach die Gewissheit, etwas, was ich fast aufgegeben hätte, zu behalten und darum zu kämpfen. Und immer hattest du Zeit für mich. Oh ja, die Zeit. Von ihr wird noch die Rede sein in diesem Brief. Von meiner Zeit und von deiner, die du so großzügig verschenkst. Du musst wissen, dass dieser Brief in einer Zeitung veröffentlicht wird. Viele Menschen werden ihn lesen. Das ist der Grund, warum ich Dinge erklären will, die für dich selbstverständlich sind. Ich weiß, du hast nichts dagegen. Unsere Freundschaft begann vor beinahe 30 Jahren in einem Fachgeschäft für optische Geräte am Karlsplatz in München. Es war so wie jetzt, Dezember, kurz vor Weihnachten. Eine Woche zuvor war mein Vater gestorben. Er war zu jung, um zu sterben, und ich war zu jung, um ihn zu verlieren. Jedenfalls stand ich an diesem Tag unvermittelt vor Runke Optik. Warum, kann ich dir nicht genau sagen. Ich war allein durch die Stadt gelaufen, vielleicht auf der Suche nach einer Freude, die ich mir machen könnte. Eine Freundin, die viel von Psychologie versteht, sagte später zu mir, es war doch klar, was du gesucht hast, deinen Vater. Jedenfalls trat ich ein. Als ein Verkäufer mich ansprach, sagte ich, ich interessiere mich für ein Fernrohr. Da leuchteten seine Augen, er entfernte die rote Sperrkordel vor einer Treppe und wir ließen all die Brillen, Mikroskope und Flakons mit Haftschalenflüssigkeit unter uns. Auf der ganzen oberen Etage waren Fernrohre aufgebaut, kleine und große, dicke und schlanke, weiße und schwarze. Wie stumme Menschen standen sie da auf unterschiedlichen Stativen und Halterungen. »Was möchten Sie denn beobachten?«, fragte der Verkäufer. »Wie meinen Sie das?«, fragte ich zurück und schämte mich. Ich wusste nichts über Fernrohre. »Wollen Sie eher die Natur beobachten, auf der Erde oder eher den Himmel?« Da musste ich nicht lang überlegen. Den Himmel, das war klar. Also wandten wir uns dem hinteren Teil des Raumes zu, wo die Fernrohre deutlich größer und auf komplizierte Verrichtungen montiert waren. »Sonnensystem oder noch weiter weg?« »Also Deep Sky«, fragte er. »Weit weg?« Das klang gut. Deep Sky-Beobachtung heißt, man sucht Himmelsobjekte auf, die sehr weit weg sind, deren Licht lange gereist ist, mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde. Manchmal war das Licht Millionen von Jahren unterwegs, ehe es auf unsere Erde trifft. Man kann diese Objekte mit bloßem Auge nicht sehen, dazu bräuchte man eine deutlich größere Pupille. Teleskope sind also Erweiterungen unserer Pupille. Je größer der Durchmesser, desto mehr Licht sammeln sie ein und bündeln es dann, damit wir ein Bild erkennen. Der Blick zum Nachthimmel ist ein Blick in die Vergangenheit. Jeder Punkt, den man sieht, stammt aus einer anderen Zeit. Das eigene Jetzt ist dort nirgendwo zu finden. Das Bild des Mondes ist eine Sekunde alt, wenn wir es sehen. Das Bild unseres Nachbarplaneten Venus schon mindestens 2 Minuten. Der berühmte Orion-Nebel zeigt sich uns heute so, wie er vor 1350 Jahren aussah. Unsere Nachbargalerie Andromeda, eine herrliche Spirale, besonders schön zu beobachten in Herbstnächten, meldet sich aus einer Zeit von mehr als 2 Millionen Jahren bei uns. Du, mein Freund M13, bist 25.000 Lichtjahre entfernt. Wenn wir miteinander eine Nacht verbringen, bist du für mich ein Botschafter aus der Vergangenheit. In der Menschheitsgeschichte sind wir vor 25.000 Jahren noch beim Neandertaler. Umgekehrt bin ich für dich der Botschafter aus der Zukunft, denn das Bild von mir in dieser Nacht macht sich ja jetzt erst auf den Weg zu dir. Mein aufgebautes Teleskop, mein Gesicht, während ich dich betrachte, dieser Anblick trifft dich erst in einer fernen Zukunft. Als ich dich zum ersten Mal am Nachthimmel entdeckte, hatte ich das ziemlich neue Teleskop in fast 2000 Metern Höhe aufgebaut, auf dem Gipfel des Dobratsch in den Alpen. Ich wusste bereits, klare Luft und absolute Dunkelheit steigern das Abenteuer ins Fantastische. Kein Mond bitte, der ist zu hell, keine Straßenlaternen, keine Autoscheinwerfer. Das menschliche Auge braucht etwa 45 Minuten, bevor es sich für die Dunkelheit geöffnet hat. Nur Rotlicht stört diese Adaption nicht. Die kleine Rotlichtlampe hilft mir also, die Karten zu lesen, um mich am Himmel zurechtzufinden. Die vier heißen, blauen und sehr jungen Sterne im Orionnebel sind die Sterne meiner Winternächte. Ungestüm verfeuern sie ihren Brennstoff, als gäbe es kein Morgen. Dagegen strahlt der Ringnebel in der Leier unendliche Ruhe aus. Er ist der Staubüberrest einer Supernova, also das, was von einem Stern übrig bleibt, wenn er verglüht ist. Wir alle bestehen aus diesem Sternenstaub. Oscar Wilde sagte, wir alle liegen in der Gosse, aber manche von uns halten Ausschau nach den Sternen. Auf dem Höhepunkt meiner Obsession vereinbarte ich Abendtermine, berufliche und private, nur noch unter Vorbehalt. Bei klarem Himmel werde ich nicht teilnehmen. Freunde machten mir ungewöhnliche Geschenke, zum Beispiel kleine Taschenöfen gegen kalte Hände oder allerhand Flüssigkeiten, die das Beschlagen der Okularlinsen verhindern sollen. Ich bin im katholischen Bayern groß geworden, mit Kommunion und Beichte. Wenn ich an einer Kirche vorbeikomme, gehe ich hinein und zünde eine Kerze an. Die Frage nach Gott ist natürlich da, wenn man nach den Sternen Ausschau hält. Die Singularität des Urknalls, dieser nicht definierte Punkt, um den alles kreist. Ist das Gott? Du, M13, hast mir diese Frage nie beantwortet. Aber bei dir war sie gut aufgehoben, wie alle anderen Fragen auch. Habe ich meinen Vater gefunden? Jedenfalls habe ich ihm in unzähligen Nächten sehr nah gestanden. Und heute denke ich, es gibt nur eine Sünde gegen Gott, wenn man diesem grandiosen Theater, in das man hineingeboren wurde, nichts abgewinnen kann. Der Raum unseres Nichtverstehens ist unendlich viel gigantischer als die kleinen Inseln unserer Erkenntnis. Die Arroganz mancher Leute, auch unter den Wissenschaftlern, dass nicht existiert, was nicht zu beweisen ist, diese Arroganz führt nachts am Teleskop nur zu einem Lächeln. In den Tagen vor Weihnachten wollte ich ein sehr seltenes Schauspiel unseres Sonnensystems beobachten. Saturn und Jupiter kamen sich optisch sehr nahe. Mein Teleskop war aufgebaut, aber der Himmel war bewölkt. Macht nichts, Freunde, habe ich zum Nachthimmel gesagt. In 60 Jahren ist es ja wieder soweit. Euch ist es ohnehin vollkommen egal, ob man euch zuschaut. Eitel ist das Universum nicht. Mein Vater ist jetzt 27 Jahre tot. Meine Mutter starb vor 12 Jahren. Heute bin ich nicht mehr nachts so oft draußen wie früher. Der Rücken. Teleskope sind sehr schwer. Die Augen. Die Pupille wird im Alter auch nicht größer. Aber ich bin inzwischen Opa geworden. Levi heißt der Bub. Und wenn er ein bisschen größer ist, werde ich ihn mitnehmen und dich ihm vorstellen. Levi, das ist mein Freund M13. Und ich weiß, du wirst da sein. Ein ganz, ganz schöner Text. Ja, so aber weit weißt, zum Herren weißt, unter Stern. Du, ich meine, wir machen das ja nie aus, was wir uns so gegenseitig erzählen, aber diese Geschichte von den Kindern, die Sehnsucht haben nach ihren Eltern, ja, und die kriegen dann einen Stern, ja, aufgehängt, und die Geschichte von dem Andreas, ja, Lebert, der einen Stern sucht, den er mit seinem Vater identifiziert. Ja, ist das nicht süß? Ist ja wunderbar. Passt doch nicht, aber das, ich wusste nicht, ja, dass du, ich wusste, ja, die Geschichte nicht von, ja, den Herrenhuter Sternen. Ja, aber es ist eigentlich, es ist das Gleiche, dass unser, der Blick in den Kosmos sozusagen dann einen demütig macht und einen auch ein bisschen gelassen, mhm, werden, mhm, lässt. Mhm. Ich habe auch noch mehr dabei. Hast du noch mehr dabei? Ja, ich habe noch mehr dabei. Jetzt zum Beispiel ein Gedicht. Und zwar ist das von James Krüss. Das werde ich jetzt auch noch vorlesen. Und, mhm, dann kommst du mit deinen Texten. Mhm. Hör zu. Jeder wünscht sich jeden Morgen irgendetwas, je nachdem. Jeder hat seit jeher Sorgen, jeder jeweils sein Problem. Jeder jagt nicht jede Beute, jeder tut nicht jede Pflicht. Jemand freut sich jetzt und heute, jemand anders freut sich nicht. Jemand lebt von seiner Feder, jemand anders lebt als Dieb. Jedenfalls hat aber jeder jeweils irgendjemand lieb. Jeder Garten ist nicht Eden, jedes Glas ist nicht voll Wein, jeder aber kann für jeden jederzeit ein Engel sein. Ja, je lieber und je länger jeder jedem jederzeit jedes Glück wünscht, umso enger leben wir in Ewigkeit. Ist das nicht süß? Es ist ja eigentlich für Weihnachten und Neujahr zusammen. Ja, es ist erstmal Weihnachten. Es ist aber ganz, ganz schön. Das, ja, kannte ich jetzt nicht. Ich dachte, ich kenne alle Gedichte von James Krüss. Ich wollte eigentlich nur noch, weil wir haben doch ein ziemlich hartes Jahr hinter uns und ein ziemlich wirklich brutal kriegerisches Jahr, wenn wir die verschiedenen Nachrichten angucken. Ich schaue sie schon gar nicht mehr in Bildern. Ich lese sie. Ich lese täglich Nachrichten. Mhm. Aber ich vermeide Nachrichtensendungen, muss ich jetzt mal gestehen, zurzeit, weil ich die Bilder so schlecht aushalte. Ja. Ja. Natürlich ist das Weihnachtsfest auch, also das Fest der Liebe, so wie du es jetzt vom James Criss erzählt hast. Es ist aber natürlich auch das große Fest des Friedens. Es ist auch das große Fest der Verkündigung des Friedens. Friede auf Erden. Dazu gibt es einfach diese ganzen großartigen Poesien oder Zukunftsvisionen der Propheten. Und eines davon, das ist für mich immer meine liebste und mein auch wirklich harter Text, aber trotzdem eine großartige Vision, die steht eben beim Propheten Jesaja. Und da heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Und er stütze sein Reich und stärke es durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Eine, wie ich finde, großartige Vision und die Hoffnung, dass eines Tages tatsächlich ein Herrscher kommt, ein König oder welche Figur auch immer, die einfach nicht korrupt ist und nicht machtgierig und nicht ungerecht und sich um die Leute kümmert. Also es ist die Vorstellung, auf die sich Jesus dann beworben hat. Mhm. Aber wir leben ja in der Demokratie, wir brauchen keinen König, der nicht korrupt ist oder sonst was. Wir brauchen auch keinen Herrscher. Ehrlich gestanden, der Souverän ist ja bei uns das Volk. Und von diesem Souverän erwarte ich, dass er nicht machtgierig ist und nicht korrupt und nicht auf seinen eigenen Vorteil aus. Na gut, wir haben natürlich auch Regierenden, von denen wir erwarten, dass sie ihr Wort halten, dass sie für das Ganze kämpfen. Und auch da erleben wir natürlich Lüge, Falschheit, Korruption. Ja, wir erleben aber auch nette Leute und wir erleben gute Politiker und es sind vielleicht nicht immer die, die am allerweitesten oben sind. Und es ist auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sich in einem so komplexen Industriestaat wie unserem so zu verhalten, dass man möglichst vielen Leuten gerecht wird. Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass es, ich habe einen riesen Respekt vor Leuten, die diesen Job machen. Ja, ich auch. Und ich glaube, dieses Wunderrat und Gottheld und Friedefürst, jemand zu sein, der immer Rat weiß und der für Frieden sorgt und der für Gerechtigkeit sorgt. Ich glaube, dass das jeder, der in die Politik geht, sich vorstellt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig schwieriges Geschäft. Und du musst eben dann Mehrheiten sammeln und die Mehrheiten verlangen, was von dir, um sich von dir sammeln zu lassen und so weiter. Du musst dann immer Zugeständnisse machen. Und am Schluss musst du Kompromisse eingehen, die vielleicht ein bisschen faule Kompromisse sind und so weiter. Du siehst da, ich habe hier eine Kerze angesteckt, eine weiße Kerze flackert hier zwischen uns. Und weil wir gerade davon reden, wollte ich dir einen anderen Text noch vorlesen, den ich mitgebracht habe. Der ist von meinem Kollegen Wolfgang Uchatius und war eine Titelgeschichte, um die ich ihn einmal gebeten habe. Und zwar im Jahr 2020 habe ich ihn gebeten, ob er nicht mal darüber nachdenken möchte oder eine Recherche machen möchte, wie gut ist der Mensch eigentlich? Und niemandem traue ich sowas zu, außer Uchatius. Also Uchatius kann tatsächlich aus so einem abstrakten Thema, wie gut ist der Mensch, eine Recherche machen und am Schluss ein tolles Stück schreiben. Und das hat er hier getan. Und kriegen wir da lese ich jetzt ein bisschen was draus vor. Kriegen wir dann auch das Ergebnis, ist der Mensch gut? Das wirst du gleich hören. Seit Menschen schreiben können, beschreiben sie das Ideal der Uneigennützigkeit in Mythen, Märchen und religiösen Texten. Das älteste erhaltene literarische Dokument überhaupt, das 4000 Jahre alte Gilgamesch-Epos aus Mesopotamien, erzählt die Wandlung des Gilgamesch-Herrscher über die sumerische Stadt Uruk vom egoistischen Tyrannen zum gütigen, seinem Volk dienenden König. Da sind wir beim Thema. Einer der wichtigsten Verse im Metta Sutta, eine Lehrrede des Buddha, die aus dem 6. oder 5. Jahrhundert vor Christus stammen soll, lautet: Wie eine Mutter ihr einziges Kind mit ihrem Leben behütet und beschützt, so möge ich für alle Wesen in unbegrenzter Liebe sein. Das dritte Buch Mose, das nach allem, was man weiß, Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus verfasst wurde, allerdings nicht von Mose, enthält das Postulat: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das zur Essenz des Christentums werden sollte. Vom Propheten Mohammed ist aus dem 7. Jahrhundert nach Christus der Satz überliefert: Keiner von euch hat den Glauben erlangt, solange ihr für eure Nachbarn nicht liebt, was ihr selbst liebt. So ein bisschen Kantscher Imperativ, ne? Ja, hört sich so an, ja. Im Sterntaler Märchen der Gebrüder Grimm, verfasst im 19. Jahrhundert, schenkt ein Waisenkind einem hungernden Mann sein letztes Stück Brot und frierenden Kindern sein Leibchen, sein Röckchen und sein Hemdchen, sodass es selbst nackt und ohne Besitz im dunklen Wald steht. Da fallen die Sterne als blanke Taler vom Himmel und das Mädchen sammelt sie auf. Wenn der Mensch dem Menschen ein Freund ist, wird die Welt von ihrem Leid geheilt. Das war die große Hintergrunderzählung aller Kulturen zu allen Zeiten, während im Vordergrund das Blut floss. Im Februar 1871, also vor genau 150 Jahren, veröffentlichte ein englischer Naturforscher ein Buch, in dem er sich unter anderem mit der interessanten Tatsache beschäftigte, dass Menschen ihre Ohren nicht bewegen können. Pferde können das, Wölfe auch. Ebenso die Löwen, viele Affen und zahllose andere Tiere. Sie drehen und wenden ihre Ohren wie Satellitenschüsseln und fangen Geräusche ein. Sie haben dafür spezielle Muskeln. Dem Menschen fehlen diese Muskeln. Er hat sie irgendwann verloren. Vielleicht hat er sie auch gar nicht erst ausgebildet. Sicher ist, dass er sie nicht benötigt hat, auch für das, worauf nach Ansicht des Naturforschers jegliche Existenz ausgerichtet ist, dem Kampf ums Überleben. Der Naturforscher hieß Charles Darwin. Sein Buch heißt Die Abstammung des Menschen. Im Unterschied zu Hobbes und Rousseau war Darwin um die Welt gereist, 5 Jahre lang. Er hatte Pflanzen und Skelette ausgegraben, Vögel gefangen, das Leben von Ureinwohnern studiert und das Buch Die Entstehung der Arten veröffentlicht, in dem er darlegte, dass alles Leben auf der Erde in einem evolutionären Prozess aus einer gemeinsamen Urform erwachsen ist. Jetzt! In seinem neuen Werk beschrieb er, wie auch der Mensch, einst ein Affe, sich durch natürliche Auslese entwickelt hat, so wie alle anderen Tiere auch. Auf diesem langen Weg waren jene Urmenschen im Vorteil, die aufrechter gingen als die anderen und deshalb ihre Hände besser einsetzen konnten. Im Verhältnis zum restlichen Körper längere Beine hatten und deshalb schneller laufen konnten. Die weniger Fell hatten und deshalb in der Hitze Afrikas ausdauernder jagen konnten und die sich mehr für das eigene Wohl interessierten als für das Wohl ihrer Artgenossen, die nicht selbstlos waren, sondern rücksichtslos und deshalb mehr zu essen bekamen. Sie waren es, die am Leben blieben, die sich fortpflanzten und ihre Eigenschaften an ihre Nachkommen weitergaben, sodass sich diese Eigenschaften immer mehr verbreiteten, bis sich schließlich über Jahrmillionen die gesamte, damals noch sehr kleine Gattung Homo verändert hatte. Darwin selbst drückte es so aus: Wer bereit war, sein Leben eher zu opfern, als seine Kameraden zu verraten, wie es gar mancher Wilde getan hat, der wird oft keine Nachkommen hinterlassen, welche seine edle Natur erben könnten. Aufrechter Gang, kein Fell, selbstsüchtig. Das ist der Mensch, so hat ihn die Biologie gemacht. Darwin, so schien es, lieferte die naturwissenschaftliche Bestätigung der Hobbeschen Vermutung. Und wie alle Revolutionäre der Wissenschaft inspirierte Darwin zahlreiche Gelehrte dazu, seine Forschung fortzuführen und seine Gedanken weiterzudenken. Am 13. Januar 1982 fegte ein Wintersturm über die amerikanische Hauptstadt Washington. Nasser, schwerer Schnee fällt, legt sich auf Häuser und Straßen und auf die Boeing 737 von Air Florida Flug 90 mit dem Ziel Fort Lauderdale, an Bord 79 Menschen, unter ihnen Arland Williams, ein Mitarbeiter der amerikanischen Zentralbank. Williams, 46 Jahre alt, zwei Kinder, geschieden und aufs Neue verlobt, will ein paar Tage in die Wärme Floridas. Es ist 15.59 Uhr mit 1¾ Stunden Verspätung, hebt die Boeing ab, steigt nach oben, aber nur sehr langsam. Sie schafft bloß 100 Meter Höhe. Später wird sich herausstellen, dass der Pilot es versäumt hat, das Flugzeug vor dem Start erneut zu enteisen. Der Schnee klebt an den Tragflächen. Zu niedrige Startgeschwindigkeit veränderte Aerodynamik, Strömungsabriss. Die Maschine stürzt in Richtung des zugefrorenen Potomac River. Sie schlägt gegen eine Brücke, bricht auseinander und versinkt im Wasser. Ein Stück vom Rumpf bleibt an der Oberfläche, umgeben von Eisschollen. Schwimmwesten treiben im Fluss. Metallstücke und dann tatsächlich ist noch etwas zu sehen. 4, 5, 6 Menschen, Überlebende. Sie klammern sich an Wrackteile, winken und schreien hinüber zu den Leuten auf der Brücke, zu den Hilfskräften am Ufer, die Minuten später eintreffen, aber nicht helfen können, weil sie mit ihrem Schlauchboot zwischen den Eisbrocken stecken bleiben. Dann in der Ferne endlich das Rotorengeräusch eines Helikopters. Er kommt näher, lässt ein Seil herab, zieht einen Mann aus dem Wasser, setzt ihn am Ufer bei den Sanitätern ab, kehrt zurück, wieder sinkt das Seil nach unten, wieder greift eine Hand danach, diesmal ist es die Hand von Arland Williams. Das Seil ist seine Rettung, oder besser gesagt, wäre seine Rettung, denn Williams reicht es weiter zu einem der 4 anderen, die neben ihm im Eiswasser um ihr Leben kämpfen. Und deshalb ist es dieser andere, der jetzt gerettet wird. Aber natürlich wendet der Hubschrauber ja wieder erneut. Wieder zieht Arland Williams das Seil zu der kleinen Gruppe heran und wieder gibt er es weiter. 5 der Überlebenden erreichen das Ufer, nur Williams ist noch übrig, als der Helikopter ein letztes Mal dreht. Aber jetzt ist kein Arm mehr da, der sich nach oben reckt und auch keiner mehr da nach dem Seil greift. Williams ist im Fluss versunken. Er ist gestorben, weil er anderen geholfen hat. Die Brücke über den Potomac, die das Flugzeug gestreift hatte, erhielt später den Namen Arland D. Williams Jr. Memorial Bridge. Die Musikerin Sarah Hickman schrieb ein Lied über ihn, »The Last Man in the Water«. Begreift man die Weltgeschichte als riesiges Wimmelbild, dann ist dieses Bild gut gefüllt mit allen Arten von Grausamkeiten. Dazwischen sind aber an vielen Stellen auch Darstellungen der Selbstlosigkeit erkennbar. Allein in den letzten gut 100 Jahren finden sich zahlreiche Szenen, über die ein Lied zu schreiben sich lohnen würde. 15. April 1912. Die Titanic sinkt. Später werden Spielfilme und Romane von Panik und Hysterie erzählen und davon, wie ein jeder nur versucht, sich selbst zu retten. Es sind dramatische Schilderungen, die die Welt fast vergessen ließen, wie es wirklich war. Es gab kein Gewühl und kein Schieben, berichtete der 2. Offizier des Schiffs, der ganz am Ende ins Wasser sprang und mit viel Glück dem Tod entging. Andere Überlebende stimmten mit ihm überein. Die Männer hätten die Frauen und Kinder in die Boote steigen lassen und seien selbst an Bord geblieben. Wenn sie in der Kirche gewesen wären, hätten sie nicht ruhiger stehen können, hieß es. 22. September 1943. Soldaten der deutschen Wehrmacht durchsuchen in der Nähe der italienischen Hauptstadt Rom mehrere Munitionskisten. Plötzlich explodiert eine Handgranate, 2 Deutsche sterben. Der Kommandant vermutet einen Anschlag. Er lässt 22 Menschen aus umliegenden Bauernhöfen zusammentreiben und will sie als Vergeltung erschießen lassen. Da meldet sich der 22-jährige Carabiniere Salvo D'Acquisto, der hinzugezogen worden ist, um den Vorfall zu untersuchen, zu Wort. Er sagt, es sei tatsächlich ein Anschlag gewesen und er selbst habe ihn verübt. Die Gefangenen werden alle freigelassen. D'Acquisto wird erschossen. 16. April 2007. Im Hörsaal 204 der Technischen Hochschule von Blacksburg im US-Bundesstaat Virginia hält der 76-jährige Professor Liviu Librescu eine Vorlesung, als plötzlich Schüsse zu hören sind. Ein Student geht von Raum zu Raum und feuert mit 2 halbautomatischen Waffen auf alles, was er sieht. Librescu, ein aus Rumänien stammender Holocaust-Überlebender, stemmt sich gegen die Tür und ruft seinen Studenten zu: »Flieht durch die Fenster!« Am Ende wird der Amokläufer 32 Menschen getötet haben, einer von ihnen, Liviu Librescu, getroffen von 5 Kugeln. Von Librescus 23 Studenten aber konnten sich ausnahmslos alle retten. Am 29. September 2020 In der Redaktion der Braunschweiger Zeitung taucht ein Mann mit einer kunstvoll bemalten Papiertüte voller Geld auf. 20.000 Euro in 200-Euro-Scheinen, eine Spende für die Braunschweiger Tafel. Der Mann hat bereits in den Monaten zuvor mehrfach Geld für einen guten Zweck vorbeigebracht. Mal 20.000 Euro, mal 50.000, einmal sogar 100.000. Er will anonym bleiben, keine Spendenquittung und keinen Dank. Er will nur helfen. Der Mann verrät auch nicht, ob er es war, der hinter dem sogenannten Wunder von Braunschweig steckt. Damals im November 2011 und im März 2013 gingen mit Geld gefüllte Umschläge bei Braunschweiger Suppenküchen, Kindergärten und Kirchengemeinden ein. Insgesamt 250.000 Euro. Menschen helfen einander. Sie helfen Familienangehörigen, sie helfen Freunden, sie helfen Fremden, sie helfen Menschen, von denen sie selbst keine Hilfe zu erwarten haben. Manchmal riskieren sie sogar ihr Leben dabei und manchmal verlieren sie es. Der Mensch mag sehr häufig sehr böse sein, aber ziemlich oft ist er auch ziemlich gut. Ob seine Gene weiter existieren, ist ihm dann nicht so wichtig. Anders als die Tiere kann er seinen angeborenen Eigensinn zur Seite schieben und für einen Moment und manchmal auch für länger anders sein. An jenem Januartag in Washington, nachdem Arland Williams das Seil weitergegeben hatte, griff ein weiterer Überlebender zu. Er versuchte, mit der anderen Hand eine Frau zu packen, um sie aus dem Wasser zu ziehen. Aber er hatte sich beim Absturz den Arm und den Finger gebrochen und die Frau fiel zurück ins Eiswasser. Der Verwaltungsangestellte Lenny Skutnik war einer der Menschen, die die verunglückte Rettung vom Ufer aus beobachteten. Er sah, wie die Frau verzweifelt mit den Armen schlug, der Kopf schon halb unter Wasser. Da riss er sich die Jacke vom Leib und sprang in die Flut und schwamm durch die Eisbrocken und zerrte die Frau ans Ufer. Hinterher sagte er, ich glaube, es war bloß ein Instinkt. Ich habe nicht nachgedacht, ich habe es einfach getan. Das Sprechen müssen die Menschen lernen, das Laufen auch. Der Sinn für das Gute aber scheint ihnen angeboren. Einer fehlt noch in unserer Erzählung, der kleine Junge aus Niederbayern. Mit ihm soll es sich so verhalten haben. Am 7. Januar 1894 ist es in Passau ungefähr so kalt wie 88 Jahre später in Washington, als dort das Flugzeug in den Potomac stürzt. An diesem Tag spielt ein 4-jähriger Junge am Ufer des zugefrorenen Inn. Er läuft aufs Eis und bricht ein. Das sieht ein 2. Junge, ebenfalls 4 Jahre alt. Er ist der Sohn des Grundbesitzers. Er könnte jetzt einfach stehen bleiben und beobachten, wie der andere um sein Leben kämpft, wie er mit den Armen schlägt, vielleicht schreit, vielleicht wortlos untergeht. Wahrscheinlich hätte es ihm niemand zum Vorwurf gemacht, er ist ja erst 4. Aber der Junge bleibt nicht stehen, er läuft zum Ufer und zieht den anderen, den ertrinkenden Buben, aus dem Inn. Der kleine Lebensretter, er heißt Johann Nepomuk Küberger, wird später Pfarrer und Musiker. Auf seine Initiative hin bekommt der Dom der Stadt eine neue Orgel und es wird die größte Orgel der Welt. Küberger wird Domkapellmeister und zumindest in Passau recht bekannt. Inzwischen ist er mehr als 60 Jahre tot und auch in Passau kennt heute kaum mehr einer den Namen Küberger. Mit dem anderen Jungen, jenem, der beinahe gestorben wäre, ist das was anderes, obwohl auch er lange tot ist. Ihn kennt in Passau heute noch jeder und auch jeder in Deutschland, sogar in der Welt, kennt ihn fast jeder. Er ist einer der bekanntesten Menschen, die je gelebt haben. Er hieß Adolf Hitler. Es ist nicht sicher, ob diese Geschichte wirklich wahr ist. Manche halten sie für eine lokale Legende. Sicher ist, dass Adolf Hitler damals mit seinen Eltern in Passau gelebt hat, und zwar in der Kapuzinerstraße 31, dem Haus der Familie Küberger, in dem die Hitlers eine Wohnung gemietet hatten. Sicher ist auch, dass die Donauzeitung am 9. Januar 1894 berichtete, Doppelpunkt, am verflossenen Sonntag wurde ein Knabe gerade noch rechtzeitig vor dem sicheren Tode des Ertrinkens gerettet. Derselbe betrat am Inn unterhalb des Garnisonslazaretts neu gebildetes Eis und brach durch. Glücklicherweise konnte er von seinem beherzten Kameraden gerettet werden. Zitat Ende. Ziemlich sicher ist, dass Küberger später mehreren Menschen erzählte, er habe als kleiner Junge dem Hitler das Leben gerettet, und diese Gewissheit plage ihn bis heute. Ob sie nun stimmt oder nicht, in Passau haben die Leute nach dem Krieg ziemlich viel über diese Geschichte geredet, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie zu einigen Gedanken anregt. Hätte der kleine Johann seinen Kameraden Adolf damals ertrinken lassen, wäre der Menschheit vermutlich viel erspart geblieben. Ein zerstörtes Europa, Auschwitz, der Mord an 6 Millionen Juden. Kann aus einer guten Tat nicht auch etwas sehr Schlechtes werden? Ja, das kann es. Und trotzdem ist es falsch, so zu denken. Das Gute zeigt sich auch und gerade darin, dass es nicht wissen will, was der Mensch, der da in seiner Not ist, mit seinem geschenkten Leben anstellen wird. Das Gute fragt nicht nach dem Morgen, sondern nur nach dem Heute und danach, was zu tun ist, um jetzt, in diesem Moment, einen Menschen zu retten. Solange es Kinder gibt, die andere Kinder aus dem Wasser ziehen, ist die Welt noch nicht verloren. Frohe Weihnachten. Ja, der hat ja angefangen mit dem Darwin, ja. Und ja, damit, dass jemand, der sich durchsetzt, dann eben auch seine Gene weitergeben kann und dann die Stärke hat. Aber es gibt ja natürlich eine ganz andere Art, was weiterzugeben. Und wenn wir Weihnachten dieses Jesusleben angucken, der hat seine Gene auch nicht weitergegeben, aber hat die Welt trotzdem verändert und hat sie im Hirn verändert und hat eine riesige Bewegung in Gang gesetzt, die genau die Gene überwinden will und die soziale Kooperation hervorruft. Und Darwin ist ja auch in dieser Hinsicht widerlegt. Das hat er auch später eingesehen, dass das nur ein Teil des Menschen ist, dieser Überlebensdrang und dieses Egomanische. Es gibt noch einen anderen, mindestens ebenso starken Zug im menschlichen Leben, das ist die Kooperation und das Mitleid und das Mitfühlen mit anderen. Und das ist das, was die Menschheit erhält. Ja, natürlich, natürlich. Die Kooperation. Also der alternde Darwin hat das dann auch revidiert. Na gut, dann werden wir jetzt mal Weihnachten feiern in großer Kooperation. In großer Kooperation. Ich habe noch ein allerletztes Hast du noch Textchen. Ein Gedicht? Ja, noch ein allerletztes Hast du noch ein Gedichtlein. Kleines Gedicht? Ja. Und diesmal von Hans Magnus Enzensberger. Das heißt optimistisches Liedchen. Und damit wollen wir dann die Sendung auch beschließen. Das machen wir. Und geht so. Hier und da kommt es vor, dass einer um Hilfe schreit und schon springt ein anderer ins Wasser, vollkommen kostenlos. Mitten im dicksten Kapitalismus kommt die schimmernde Feuerwehr um die Ecke und löscht, oder im Hut des Bettlers silbert es plötzlich. Vormittags wimmelt es auf den Straßen von Personen, die ohne gezücktes Messer hin und her laufen, seelenruhig, auf der Suche nach Milch und Radieschen. Wie im tiefsten Frieden, ein herrlicher Anblick. Wunderbar. Ich werde jetzt rausgehen und auf der Straße zwar nicht nach Milch und Radieschen suchen, sondern nach einem Stollen für unsere Weihnachtsfeier und unsere Adventsfeier am Freitagabend. Und wer feiert da? Ich bin ja nicht da. Du bist nicht da, aber unsere Nachbarn kommen alle und trinken mit uns Glühwein und ich besorge den Stollen. Und ihr versucht euch gegenseitig zu lieben. Ja, wir versuchen es so gut es eben geht. Ach, alle lieben, schreibt der Augustinus. Okay, also süße, frohe Weihnachten euch, gell? Ja, natürlich uns frohe Weihnachten, dir frohe Weihnachten und unseren Hörerinnen und Hörern auch frohe Weihnachten. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.